18. Abschnitt. In den Himmel. Von verstorbenen guten Menschen ist bei uns in Deutschland die Redensart gang und gäbe, er kommt in den Himmel. Sie führt uns um Jahrzehntausende zurück auf das Arierparadies Atlantis. Nach den Berichten der Edda wurden die Toten von den Walküren nach Valhall getragen und dort aufgebahrt. Hierauf kamen die Leichen in Grabkammern im Inneren des Himmelsberges zur letzten Ruhestätte, wie bei uns von den Angehörigen und Freunden zur letzten Ruhe begleitet. Da der Himmelsberg kurz Himmel genannt wurde, so erklärt sich die Redensart, er kommt in den Himmel, sehr ungezwungen. Je nach der Rangordnung kamen die Toten in verschiedene Teile des Himmelsberges, in den ersten bis siebenten Himmel. Die Leichname der Könige und Fürsten wurden derartig einbalsamiert und aufbewahrt, dass ihr Körper Jahrhunderte hindurch unverändert, das ist unverweslich blieb, ihr Körper war also unsterblich. Wenn die Sage der alten Völker von Unsterblichen erzählten, so ist dieser Ausdruck auf die unverweslich und unversterblich gemachten Körper der von den Niederrassigen als Götter verehrten atlantischen Fürsten anzuwenden. Wie wir die Toten im Friedhof besuchen, so besuchten die Aias ihre unverweslich gemachten Toten in den Grabgewölben des Himmelsberges. Homer erwähnt diese Sitte des Totenbesuches in der Unterwelt im Hades. Wie die deutsche Sage bedeutende Fürsten in Bergen weiterleben lässt, zum Beispiel den Asen Wodan im Watzmann, Barbarossa im Kyffhäuser, so glaubte auch das Volk auf Atlantis, die Asen im Himmel lebten dort weiter und würden einst auferstehen und wiederkommen. So entstand mit der Zeit die Lehre von der Auferstehung des Lebens in den Mythologien der alten Kulturvölker. Diese fand auch Aufnahme im Christentum. Die Sitte der Totenbestattung in Tempeln und heiligen Bergen zog sich bei allen arischen Völkern durch lange Jahrtausende hindurch. Die älteste bei den Ägyptern gefundene Mumie hatte rotblonde Haare und ist über 8000 Jahre alt. Der Tempel in Jerusalem war nach den Berichten der Bibel voll Totenkammern und die heiligen Berge in Palästina bargen Leichen von germanischen Königen und Propheten. Auch die heiligen Berge in Deutschland wurden zum Begraben und Einäschern von Toten benutzt, was durch Ausgrabungen festgestellt wurde, so auf dem Stufenberg in Thalmessing. In der Tat lassen sich bei einer großen Anzahl von heiligen Bergen in Deutschland und Europa, dann bei den Mount Builders in Nordamerika, Hohlräume und unterirdische Gänge nachweisen, die zum Begraben von Toten und zu gottesdienstlichen Zwecken gedient haben mögen. In den Gängen werden auch vielfach, als die römischen Missionare das deutsche Wodantum mit Stumpf und Stiel ausrotteten, die Tempelschätze versteckt worden sein, denn die an die heiligen Stätten sich knüpfenden Sagen erzählen häufig von in jenen vergrabenen oder in ihren Hohlräumen versteckten goldenen Schätzen. Die christliche Kirche führte den uralten Brauch, unterirdische Grabkammern an heiligen Stätten zur Begrabung angesehener Toten zu benutzen, weiter. Sie nannte ihre unterirdischen Anlagen Kryptas. Wie bei den heiligen Bergen, so führte auch in alter Zeit von vielen Kirchen zu anderen oder auch zu heiligen Bergen unterirdische Gänge. Dies lässt sich daraus erklären, dass die ersten Kirchen meist auf heiligen Weihstätten erbaut wurden oder umgeweihte Sonnentempel waren. Auch jetzt noch werden Tote ersten Ranges in Kirchen beigesetzt. So reicht uralter arischer Brauch, vor mehr als 30.000 Jahren geübt, noch heute herein in die Gegenwart.